Herr, führe du, ich kann allein nicht gehen, ich kenn den Weg ja nicht, der vor mir liegt, und ich weiß nicht, was mir die Zeiten bringen, drum dass deine Gnade sieht. Und ich weiß nicht, was mir die Zeiten bringen, drum bitt ich nur, dass deine Herr, führe du, ich will allein nicht gehen, ich weiß, der Feind die Zahl und Macht ist groß. Ich selbst bin schwach, ich brauche deine Hilfe, fass meine und lass sie nie mehr los. Ich selbst bin schwach, ich brauche deine Hilfe. Fass meine Hand und lass sie Herr, führe du, dabei soll es nun bleiben, hier meine Hand, o Herr, erfasse sie. Geht's auch durch dunkle Pfade, harte Straßen, Herr, führe mein Herr, verlass mich nie. Geht's auch durch dunkle Pfade, harte Straßen.